WDR 5. Neugier genügt. Passagiere gebucht auf die Freebird 284 nach Antalya werden bitte umgehend und ohne Verzögerungen zum Ausgang C30 gebeten. Vielen Dank. Flughafen Düsseldorf. 10 Minuten früher als in den Reiseunterlagen angegeben, startet der Flieger. Freebird, eine Gesellschaft, von der ich bis dahin nichts gehört hatte. Eine türkische Chartergesellschaft, die nur türkische Urlaubsziele anfliegt, wird mir beim Check-in gesagt. In der Wartehalle erkenne ich noch mehr Schnäppchenjäger. Auch sie haben am Gepäck ein Etikett vom RSD, dem Reiseservice Deutschland, der Gesellschaft, die diesen Trip organisiert hat. Sind außer mir noch andere Skeptiker dabei? Tja, ich lasse mich überraschen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen. Ich hoffe, dass es schön wird. Früher hätten wir so eine Reise nicht gemacht. Wir waren lieber so individuell unterwegs. Aber ich finde es sehr angenehm und ganz bequem. Also man muss nicht viel denken. Man kriegt hier alles so häppchenweise. 3 Stunden später landet der Flieger in Antalya. Da steigen die Reiseführer in den Flieger und es geht weiter nach Nordzypern. Kurz vor der Landung auf dem Flughafen Ercan gibt es die ersten Instruktionen. Es werden Listen mit den Namen der Reisenden verteilt. Sie finden euren Namen auf der Liste und erfahren Sie Ihr Busnummer. Und merken Sie bitte diese Busnummer. Auf Zypern, wenn wir ankommen, geht es um Ihr Bus. Schön, dass Sie da sind. So. 7 Reisebusse warten da auf uns. Alle 7 sind innerhalb kürzester Zeit gefüllt. In jedem Bus sitzen zwischen 50 bis 60 Reisende, insgesamt also über 350 Gäste. Ich bin um Bus 6, der Reiseleiter begrüßt uns. Herzlich willkommen auf Nordzypern. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Reise, einen schönen Flug. Mein Name ist Yalçın, ich bin Ihr Reiseleiter. Der 46-jährige Yalçın Yegi hat Germanistik und Pädagogik in der Türkei studiert und arbeitet seit 20 Jahren als freier Reiseleiter, auch für die RSD. Im perfekten Deutsch mit leicht österreichischem Akzent, da er einen Teil seiner Jugend in Wien verbracht hat, erzählt Yalçın Yegi über den Reiseverlauf und macht charmant auf Vorteilspakete aufmerksam, die man zusätzlich buchen kann. Ich bin der Letzte, der irgendwie jetzt einen Druck ausüben wird, aber ich möchte nur diese Informationen geben. Sie haben jetzt diese Reise gebucht, liebe Gäste. Sie haben bei dieser Kulturreise dann die Übernachtungen, Frühstück. Und die meisten Gäste, die hier im Bus sitzen, haben in Deutschland schon das Komfort- und Genusspaket gebucht. Sie haben dann 129 Euro zusätzlich bezahlt zu dem Reisepreis. Diejenigen, die es nicht bezahlt haben, können das hier vor Ort bei mir machen. Im Komfort- und Genusspaket, so Yalçın Yegi, sind für die Dauer der einwöchigen Kulturreise das Abendessen, alle Fahrtkosten und Eintrittsgelder inbegriffen. Dann gibt es noch ein zweites Paket. Und dann, liebe Gäste, haben wir dieses Paket noch erweitert und vervollständigt. Und dieses zweite Angebot bezeichne ich persönlich als das große Paket. Dann sind Sie aber wirklich überall mit dabei. Dann haben Sie außer den Getränken überhaupt keine anderen Ausgaben mehr. Dieses große Paket kostet dann 99 Euro. Ich bleibe bei den 129 Euro, die mich zu dieser Reise verführt haben und bin überzeugt, dass ich für Essen und Tickets keine zusätzlichen 129 Euro bezahlen muss. Ich kenne mich in der Türkei aus und beherrsche die Sprache. Das muss reichen. Wie eine Pauschalreise abläuft, ist mir dagegen fremd. Ich glaube auch nicht, dass ich das wissen muss. Tja. Einmal drüben lassen, bitte. Ich komme hin mit Ihnen. Stefanie Pirell aus Oerlinghausen bei Bielefeld hat für sich und ihre Tochter Jessica mit 28 Jahren die jüngste Teilnehmerin das Rundum-Sorglos-Paket, das große Paket, wie Yalçın Yegi sagt, gebucht. Dafür hat sie, einschließlich Flug, pro Person 357 Euro für die erste Woche bezahlt. Meine Tochter reist gerne, die ist gehörlos und schwer behindert. Und wenn wir zusammenreisen, dann kann ich ihr erzählen, wo wir sind und sie kann von den Lippen ablesen. Also das funktioniert wunderbar. Frank und Monika Rosenthal, anfangs 60 und aus Schwerte, haben das Basispaket, also Eintrittskarten und Abendessen gebucht. Also 258 Euro pro Person. Das große Paket wollten wir ganz bewusst nicht auswählen, weil wir im Allgemeinen auch nur Halbpension nehmen und Mittagessen nicht unbedingt in voller Ration haben müssen. Die Kulturwoche startet in Girne, griechisch Kyrenäa, an der Ostküste Nordzyperns. In einem 4-Sterne-Hotel werden nicht nur wir, sondern auch zwei weitere Busse mit Reisenden der RSD untergebracht. Rund 160 Menschen, Durchschnittsalter 68, stürmen in die Lobby. Begrüßt werden wir mit einem alkoholfreien Getränk. Das Hotel ist sauber, das Meer liegt vor der Haustür, das Wetter ist schön, der Urlaub hat angefangen. Während die Abendessenbucher in das Restaurant des Hotels gehen, laufe ich ca. 20 Minuten ins Zentrum und esse dort. Am ersten Abend gebe ich umgerechnet 6 Euro für das Essen aus. Dabei ist Nordzypern teurer als das türkische Festland. Ausgenommen beim Alkohol. Der wird hier an jeder Ecke, in jeder Auslage angeboten und kostet nur einen Bruchteil dessen, was er auf dem Festland kostet. Ich bin optimistisch, dass ich ohne irgendwelche Zusatzpakete auskomme. Wir fahren jetzt eine ganz kurze Strecke, 15 Minuten bis zu unserem ersten Stopp. Auf Nordzypern steht viel auf dem Programm. Besuch in der Abtei der Premonstratenser, danach auf die Festung St. Hilarion, nach der Mittagspause ein Besuch in der Innenstadt und dem Hafen von Girne. An all diesen Aktivitäten darf ich teilnehmen. Mal sehen, was ich alles an Eintritt zahlen muss. Mit rund 180 Pauschaltouristen laufe ich früh morgens durch den beschaulichen Ort Girne. Die Läden öffnen gerade erst, die Geschäftsleute scheinen an diese Invasion gewöhnt zu sein. Wir werden freundlich begrüßt. Ist Frau Kadriye hier? Ja, bin hier. Merhaba günaydın. Sie wird ihr Ticket selber bezahlen. Immer wenn Eintritt zu zahlen ist, ruft mich der Reiseleiter. Die Tickets kosten jeweils 2,50 Euro. Kein Problem. Beim Aufstieg auf den St. Hilarionberg treffe ich Margot Assmann aus Hagen. Sie ist mit 80 Jahren eine der älteren Teilnehmerinnen. Wer das hört und wer mich kennt, der wird sagen, die Alte hat eine Waffel. Ja, nicht, denn immerhin meine ich, ich bin 80, werde 81 und dann so eine Strapaze auf sich zu nehmen, bringt nicht jeder. Ja? Und haben mir schon einige gesagt, dass du das alles so mitmachst, das ist sagenhaft, ist das. Ja, und deshalb sage ich, ich komme nicht mehr hierher. Ja, und ich muss alles mitnehmen, muss alles sehen, was hier gibt. Erschöpft und schon mit einer Vorahnung von schmerzenden Beinen fahren wir in die Stadt zurück zum Mittagessen. Sowohl Frau Assmann als auch Frau Pirell und Tochter gehen mit denen, die das Komfort- und Genusspaket gebucht haben, in ein Restaurant. Auch Frank und Monika Rosenthal gehen mit, obwohl sie nur das Basispaket haben und kommen alsbald zurück. Da wurde gesagt, es gäbe dieses Menü, was die anderen auch hätten, für 15 Euro. Außerdem hatten wir den Eindruck, die waren sowieso schon überfordert mit den zwei Bussen. Und da haben wir eben darauf verzichtet, sind 100 Meter weitergegangen, haben da dann Kleinigkeit gegessen. Ich genieße die Tage auf Nordzypern. Der Aufenthalt endet mit dem Besuch in der Hauptstadt Nikosia bzw. Lefkoşe auf Türkisch. Wir besichtigen die Selimiye-Moschee und die große Karawanserei. Ich gehe auch über die Grenze nach Südzypern und bin auf griechischem Boden. Ich bin stolz auf mich. In 3,5 Tagen Nordzypern habe ich 55 Euro für das Essen bezahlt. Getränke nicht eingeschlossen, die mussten die anderen ja auch selber bezahlen. Mir stehen noch 3,5 Tage Antalya bevor die zweite Woche, die Gratis-Urlaubswoche, wie es in den Unterlagen von RSD heißt, beginnt. Bevor es nach Antalya weitergeht, frage ich den Reiseführer, wie sich eine Reisegesellschaft so einen Preis leisten kann. Es sind Reisen, die in den Wintermonaten angeboten werden und im Winter ist es dann die Nachsaison. Die Hotels sind dann schlecht ausgebucht. Die Belegung lässt zu wünschen übrig und deshalb bekommen wir als Reiseveranstalter sehr, sehr gute Angebote von den Hotels. Aber auch von den Fluggesellschaften. Keine Stunde dauert der Flug von Nordzypern nach Antalya. Wir übernachten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens. Das Hotel ist toll. Freies WLAN, Swimmingpool, schönes großes Zimmer. Aber weit und breit kein Restaurant, kein Supermarkt, nicht einmal ein Kiosk. Ich befürchte, dass alle weiteren Hotels weit außerhalb der städtischen Bereiche sein werden. Das bedeutet, teuer im Hotel essen. Mir wird klar, dass ich mein Vorhaben, Schnäppchenkönigin zu werden, vergessen kann. Alleine das Abendessen im Hotel kostet 25 Euro. Das ist der Einheitspreis für all die, die das Abendessenpaket nicht gebucht haben. Der Rest ist einfache Mathematik. Frühmorgens geht es weiter nach Pamukkale zu den berühmten Kalkterrassen. Heute wollen wir das Landesinnere erreichen. Auf dem Weg dahin machen wir viele Stops, bei denen wir in kleinen Läden alles kaufen können, was das Touristenherz begehrt. Am besten hat mir der Laden der 49-jährigen Tenzile Kacar gefallen. Gewürze, Tee, Kitsch und vieles mehr. Bitte schön, trinken Chai, Kaffee, Cappuccino trinken. 2 Euro. Ich habe von den Touristen Deutsch gelernt. Ich verkaufe hier Granatapfelsaft, Orangensaft, unseren berühmten Wintertee. Ich bin froh, dass die Touristen kommen. Sie ermöglichen mir meinen Lebensunterhalt. Es sollte noch ein Theatermuseum geben. Die berühmten Kalkterrassen. Wer es nicht gebucht hat, muss sich 4 Stunden die Zeit vertreiben, ohne eine Alternative als die teuren Gaststätten zu haben, wo eine kleine Flasche Wasser zum Beispiel 3 Euro kostet. Auf meine Frage, warum wir nicht zuerst ins Hotel gegangen sind, das nur 10 Minuten entfernt liegt, damit die nicht Kulturinteressierten dort bleiben, erhalte ich keine Antwort. Ich kaufe ein Ticket. Am nächsten Morgen geht es wieder früh raus. Die Teppichmanufaktur steht auf dem Programm. Aber bevor wir ankommen, ist es schon wieder Zeit für das Mittagessen. Der Bus hält an einem Restaurant an der Autobahn an. Wir, die nur die Basispakete haben, werden nicht ins Innere des Restaurants gelassen, bekommen auch nicht zu essen. Ich frage den Chef. Nur die, die das große Paket haben, werden eingelassen und bekommen Essen, sagt er. Und dass so die Vereinbarung mit RSD aussieht und er Probleme bekommt, wenn er das nicht einhält. Fatma Yilanlı, eine 75-jährige türkischstämmige Kölnerin aus meiner Reisegruppe, ist empört. Ihr 80-jähriger zuckerkranker Mann Hassan wird auch abgewiesen. Wir wenden uns an einen Kellner, der sagt, dass er uns nicht helfen kann. Ich erkläre ihm, dass es nicht um das Geld geht. Wo bleibt die viel gerühmte türkische Gastfreundschaft, wenn ein alter Mann kein Essen bekommt? Ich bin empört, dass mein Mann kein Essen bekommen hat. Er ist krank und trotzdem wurde er abgewiesen. Und dann hat der Kellner es so dargestellt, als wäre es ein Missverständnis. Aber sie haben ihm kein Essen gegeben. Uns wurde gesagt, dass wir das Paket nicht gebucht haben und deswegen kein Essen bekommen. Ich habe gesagt, dass wir es bezahlen, aber das hat keine Rolle gespielt. So oder ähnlich wiederholt es sich die nächsten Tage. Die Reisegruppe ist in 2 Blöcke gespalten. Die rundum Sorglosen und der Rest, der über die Hälfte ausmacht. Monika Rosenthal entwickelt mit der Zeit eine Art Galgenhumor. Hungrig, ich bin hungrig. Ich meine, das liegt am Veranstalter, dass da Druck ausgeübt wird, um dieses Paket verkaufen zu können. Wenn man uns vorher gesagt hätte, es gibt da Stationen, wo man gar nichts zu essen kriegt, wenn sie das Paket nicht nehmen, dann hätte ich mich auch erpresst gefühlt. Dass jeden Tag in einem anderen Hotel übernachtet wird, drückt etwas die Stimmung. Dass es 5-Sterne-Hotels mit dazugehörigem Angebot sind, spielt keine Rolle. Ständig früh aufstehen, Koffer einpacken, auspacken, auf dem Bus warten und so weiter. Kleinigkeiten werden zu einem Problem. So kommen wir in einem Hotel gar nicht in unsere Zimmer, weil die Türen nicht entsperrt waren. Gereiztheit liegt in der Luft. Das Zimmermädchen, das zufällig vorbeikommt, bekommt es ab. Sie entschuldigt sich. Es tut mir leid, ich habe zwar einen Generalschlüssel, aber ich habe keine Vollmacht, Ihnen die Türen zu öffnen. Sie müssen an die Rezeption. Ich versuche zu vermitteln. Die Gäste aus Deutschland sind sauer, wie so etwas in einem 5-Sterne-Hotel passieren kann. Der Empfangschef eines anderen Hotels erzählt mir später, dass die Hotels zwar von den RSD-Gästen lebten, sie aber nicht besonders schätzen. Sie würden viel meckern, die Ansprüche wären hoch. Dabei hätten sie so wenig Geld für so viel Luxus ausgegeben. Ich muss ihm versprechen, weder seinen Namen noch das Hotel zu nennen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ich heiße Savaş. Ich weiß, ob Sie das aussprechen können. Savaş ist einfach ein Name. Der Besuch in der Teppichmanufaktur. Wie bei den noch folgenden Verkaufsshows werden wir von deutschsprachigen Türken begrüßt. Sie sind alle in Deutschland groß geworden. Karriere haben sie in der Türkei gemacht. Ein wenig schäme ich mich, dass wir wieder mit 3 Bussen irgendwo einfallen. Doch die Knüpferin Hatice beruhigt mich. Nein, das ist doch gut, dass die Touristen kommen. Vielleicht kann was verkauft werden dadurch. Davon profitieren doch auch wir. Aber man hat so eine falsche Vorstellung generell. Da denkt man, wenn man sich einen Teppich zeigen lässt, dann muss man was kaufen. Sie müssen nichts kaufen. Sie müssen nicht, sie sollten schon. Keiner aus der Gruppe kauft einen Teppich. Aber vor und nach uns sind ja auch Reisegruppen da. Die Geschäfte laufen schlecht, sagt mir Herr Özgür, einer der Verkäufer. Nachdem klar ist, dass ich keinen Teppich kaufen werde, erzählt er, dass die Touristen letztes Jahr schon ausgeblieben sind und es dieses Jahr sicher nicht besser sein wird. Früher kamen viele Holländer, die bleiben jetzt weg. Wegen der Spannungen zwischen der Türkei und Russland bleiben die Russen weg. Alles läuft über Euro. Wir werden aber in Lira bezahlt. Meine ganze Familie ist hier. Es ist nicht mehr einfach. Die 4- und 5-Sterne-Hotels, in denen wir untergebracht sind, sind alle an der sogenannten türkischen Riviera, konzipiert für den Massentourismus. Die Verkehrssprache Deutsch, die Währung Euro. Die Preise sind ähnlich denen in Deutschland. Ein einfaches Bohnengericht mit Reis, Salat und einem Glas Bier 15 Euro. Für türkische Verhältnisse viel zu teuer. Selbst wenn man einen Tee bestellt, muss man erst nach dem Preis fragen. Ermüdend. Das ist nicht meine Türkei. Die zweite Urlaubswoche rückt immer näher. Die Gruppe freut sich darauf, nicht ständig das Hotel wechseln zu müssen. Reiseführer Yalçın Yegi ist begeistert von dem Hotel, in dem wir untergebracht werden. Hammam, Sauna, Golfspielen, Fitnessstudio etc. Manches umsonst, andere Leistung vor Ort buchbar. Wie in den Reiseunterlagen versprochen, liegt das Hotel im Raum Antalya. Ich hatte es gelesen und nicht verstehen wollen. Der Raum Antalya ist groß. Unser Hotel liegt zwischen den Städten Manavgat und Antalya, beide 45 bis 60 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Aber es fahren keine Busse oder Ähnliches vom Hotel ab, sagt jedenfalls der Reiseleiter. Die Zusatzpakete aus der ersten Woche gelten sowieso nicht mehr, aber man kann neue buchen. Sie haben ja im Hotel für die zweite Woche nur das Frühstück inklusive. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, zwei Angebote. Also die erste Möglichkeit wäre, Sie können dann aufbuchen, Upgrade, dann haben Sie Halbpension. 7-mal Abendessen in dieser Anlage kostet dann 99 Euro. Aber dann müssten Sie zum Beispiel Kaffee bezahlen, das Wasser müssen Sie immer bezahlen, das Mittagessen. Es gibt dann die zweite Möglichkeit und sie heißt dann alles inklusive. Das heißt, 99 Euro kostet dann zusätzlich. Während wir zum Hotel fahren, macht uns die Yalçın Yegi darauf aufmerksam, dass die Getränke im Hotel, wie in Hotels üblich, sehr teuer sind. Eine kleine Flasche Wasser 2 Euro, ein Kaffee 3, ein Bier 6. Ich bin sauer. Das ist die Quittung dafür, dass ich nichts über Pauschalreisen wusste. Ich fühle mich gezwungen, das All-Inclusive-Paket zu nehmen. Es geht gar nicht um die 198 Euro mehr, die ich bezahlen muss. Es geht darum, dass mir keine Alternative angeboten wird. Ich recherchiere, wie viel der nächste Flug nach Köln kostet. 73 Euro. Ich bin hin und her gerissen. Aber nicht nur ich. Ich würde auf keinen Fall mehr über RSD was buchen, das muss ich sagen. Das war das letzte Mal. Denn für dieses ganze Geld, wenn ich es zusammenrechne, kann ich wenigstens dann eine Woche auch sehr schön in einem guten Hotel hier in der Türkei sein. Dann bleibe ich halt nur eine Woche statt diese zwei Wochen und jeden Tag dies wechseln und immer darauf angewiesen sein. Man wartet ja auch fürchterlich viel, ne? Wir sind da irgendwie ganz ab vom Schuss, ohne Busverbindung und auch keine Infrastruktur um das Hotel herum. Also das Hotel hat ein Alleinstellungsmerkmal am Strand, also es sind keine weiteren Hotels drumherum. Man kann auch nicht ausgehen und da was essen oder trinken, man ist dann wirklich auf den Service im Hotel angewiesen. Ja, deshalb nehmen wir auch jetzt das komplette Paket, also das sind 400 Euro mehr für unseren Urlaub jetzt. Familie Pirell bucht Halbpension, Familie Rosenthal wie ich All-Inclusive. Am Ende habe ich für zwei Wochen Nordzypern und Antalya in 5-Sterne-Hotels nur 327 Euro bezahlt. Essen, Trinken, Eintrittskarten etc. mitgerechnet, bin ich bei ca. 430. Immer noch günstig. Das Hin- und Hergerissensein ist mein ständiger Zustand, seit wir auf dem türkischen Festland sind. Soll ich mich nun freuen über das am Preis gemessen wirklich tolle Buffet im Hotel? Oder lasse ich dem Ärger darüber, dass es lauwarm ist, die Oberhand? Soll ich mich freuen über ein wirklich schönes, wenn auch gigantisch großes Hotel, in dem ich für einen geradezu lächerlichen Preis übernachte? Oder bin ich sauer darüber, dass es ganz abgelegen ist, weit draußen, wo selbstständige Unternehmungen oder Verpflegung fast unmöglich ist? Soll ich mich ärgern oder einfach nur genießen, dass ich zwei Wochen in der Sonne bin, während in Deutschland der Sturm tobt? Würde ich so eine Reise noch einmal machen? Ich weiß es nicht. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.